Junge, ich hab so einen krassen Hass auf Bullen, ACAB 1312 ist der Lifestyle. Fick die Polizei, fick die Polizei. Ich geb einen Fick auf die Korps, fick die Korps. Junge, ich hab so einen krassen Hass auf Bullen, ACAB 1312 ist der Lifestyle. Fick die Polizei, fick die Polizei. Ich geb einen Fick auf die Korps, fick die Korps. Es fing schon früh an mit dem Hass. Mit dem Hass auf das Pack, da waren die unser Grün-Weiß. Ich geb ein Fick auf die Polizei. Ich war live dabei, als sie bei meiner Oma reinkam. Rein in mein Kinderzimmer, seid ihr hohen Kinder behindert. Seid mal ehrlich, was habt ihr gefunden? Nichts, ich hab euch so krass gefickt. Ihr machtet euch lächerlich, mit dem Hai fickt ihr besser nicht. Sie kamen insgesamt auch mal wegen Palaver, aber am Ende nur Blabla. Herr Officer, es tut mir leid, dass ihr alles kleine Opfer seid. Für echten Beef seid ihr nicht bereit, fuck the police. Ich feuer mit Blei auf die scheiß Cops. Keiner stürmt hier mein Block. Bulle, mach mal nicht auf Boss, ich zerhämmer dir den Kopf. Ich kann dir den Hass, den ich habe, gar nicht erklären. Er ist einfach da, ich fick dein Leben, schick dein Leben, Herr Hauptkommissar. Junge, ich hab so einen krassen Hass auf Bullen, ACAB 1312 ist der Lifestyle. Fick die Polizei, fick die Polizei. Ich geb ein Fick auf die Cops, fick die Cops. Junge, ich hab so einen krassen Hass auf Bullen, ACAB 1312 ist der Lifestyle. Fick die Polizei, fick die Polizei. Ich geb ein Fick auf die Cops, fick die Cops. Ich hab so einen unerklärbaren Hass auf das Pack. Seh ich euch in der Stadt, hab ich jedes Mal Bock mit vollem Gewicht in dein Bullengesicht reinzuspringen. Bulle, mach mal nicht auf hart, nicht verscharkt, oder ich werd zum Psychopath, du Spaß. Ich zerschredder dich, mir egal wie Sterne du hast. Ich kann da nichts für, es liegt nur mal an den Hass auf die Polizei. Ich klopp den Kopf zu much, bis dein Schädel eins mit dem Asphalt ist. Ich dreh den Bullen zu lange ins Gesicht, bis der komplette Schädel bricht. Bulle, rede nicht, sprich mich niemals an, oder ich verteil dich über die ganze Wand. Immer wenn ich einen von euch sehe, verliere ich den Verstand. Es ist einfach geisteskrank, ihr seid nur ein paar Punks in Uniform, mehr nicht. Nur ein paar Huren und mehr nicht. Ihr seid nur paar Punks in Uniform, nur ein paar Huren und mehr nicht. Mesdames et Messieurs, vous écoutez une production. Junge, ich hab so einen krassen Hass auf Bullen, ACAB 1312 ist der Lifestyle. Fick die Polizei, fick die Polizei. Ich geb ein Fick auf die Cops, fick die Cops. Junge, ich hab so einen krassen Hass auf Bullen, ACAB 1312 ist der Lifestyle. Fick die Polizei, fick die Polizei. Ich geb ein Fick auf die Cops, fick die Cops.